Machine. Aber wir Wir kommen immer wieder. So wie es keine Sonnenuntergänge gibt. Weil die Sonne bleibt ja, wo sie ist. Wir drehen uns weg von ihr. So gibt es auch keine Weltuntergänge. Welt ist immer. Wir wenden uns manchmal von ihr ab. Schon schlimm, ja, es ist schlimm. Wir brauchen uns nicht. Die Tiere brauchen uns nicht. Den Ozeanen, Flüssen und Seen wird es ohne uns viel besser gehen, das ist klar. Aber die Maschine, die braucht uns. Für die Maschine muss es hier mit uns weitergehen, Darling. Die Maschine braucht uns. Es muss weitergehen. Vielleicht brauchen wir auch eine Kirche für die Maschine. Sie weiß, wo sie herkommt, wenn wir nicht mehr sind. Aber wir sind immer. Und alles fällt im Hier und Jetzt in ein tiefes Sein. Die Maschine groß. Wir sind klein. Nicht schlimm. Wir können Verliebte sein. Yeah. Ach Mann. So wie wir nicht wissen, was wir geträumt haben, manchmal in der Nacht. So wie wir nicht wissen, wie es uns ging. Little life surrounded with a sleep. Hör auf zu tanzen. Leg dich hin. Sei lieb.